Krähennest-Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Dito. Aber Wacko, wenn du das abgeben möchtest mit dem Ruheladen-Schnickschnack, kannst du mir das gerne übergeben. Ja, ich guck mal morgen. Okay, einen wunderschönen guten Abend. Wir sitzen heute wieder hier zur Sitzung der AG Öffentlichkeitsarbeit NRW. Es ist der 20. August 2013. Wir haben 2 Minuten nach 21 Uhr, also fast pünktlich. Und aufzeichnen wollen heute Abend Wacko und Paki. Und wir haben gerade schon überlegt, dass ich die Versammlungsleitung heute mache. Und ich bräuchte aber bitte noch 1, 2, 5 Protokollanten. Ich schalte mal ein bisschen mit. Danke, Ebi. Mag noch jemand den Ebi unterstützen, bitte? So ein bisschen, solange ich da bin. Nervige Frage nach dem Pet-Link. Ja, kann das bitte jemand übernehmen, weil ich gerade nur mobil drin bin. Danke. Okay, dann bitte ich alle Anwesenden, sich ins Pet auch einzutragen. Auch die Gäste bitte unter dem Bereich Gäste sich auch einmal einzutragen. Und alle, die da jetzt im Pad drin sind, einmal bitte über die Tagesordnung schauen, ob das soweit in Ordnung ist oder ob es da irgendwas gibt, was da noch fehlt oder ergänzt werden sollte oder so nicht richtig ist. Huch! Gut, da da jetzt kein Veto kommt, gehe ich mal davon aus, dass das in Ordnung ist. Oh, bei mir steht Guests are not allowed to join the Pad. Please sign in. Ist nicht freigeschaltet, das Pad. Ja, jetzt aber. Und ich komme nicht rein. Der Harald hat mich gerade angerufen, der ist irgendwo auf der Autobahn. Ich habe den mal als entschuldigt eingetragen. Mhm. Sammy, versuchst du es jetzt nochmal, bitte? Ja, Moment. Okay, in der Zwischenzeit frage ich einfach schon mal, ob das letzte Protokoll, das da verlinkt ist, vom 13. August so in Ordnung ist oder ob es da irgendwelche Einwände gegen gibt. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann frage ich einmal nach Mitgliederzugängen, ob jemand dieser AG gerne beitreten möchte, der hier Anwesenden. Bin drin, danke. Okay. Gibt es irgendwelche Menschen, die gerne diese AG verlassen möchten? Scheint nicht so zu sein. Bericht aus der Fraktion. Jetzt sehe ich gerade, dass der... oder? Nee, da hat mir jemand das kopiert. Okay, ja, ich hatte gerade gedacht, dass der Oliver Bayer dazugekommen ist. Nee, Bericht aus der Fraktion haben wir dann heute leider nicht. Mal gucken, vielleicht können wir den in der nächsten Woche noch nachreichen. Aber ich glaube, so viel Spannendes ist dann innerhalb der Sommerpause jetzt gerade nicht. Von daher ist das wahrscheinlich auch nicht so wild. Dann habe ich den Tagesordnungspunkt Wahlkampfkoordination eingetragen. Ist der Paki schon wieder da? Nee, ich war jetzt gerade auf dem Sprung. Worum geht's? Nee, es ist auch okay. Also ich würde dir sonst den Punkt Wahlkampfkoordination überlassen, aber ich kann das auch präsentieren. Ja, kann ich auch gerne im Anschluss noch machen, wenn ich gleich wieder reinkomme, zwischendurch. Ja, ich aber, kann ja einfach schon mal grob erzählen, wenn da noch Fragen sind, können die ja gleich gestellt werden. Die Gerüchteküche brodelt ja sicherlich schon und es ist so, dass sowohl Solsken ihre Wahlkampfkoordinationsbeauftragung als auch Alex die Beauftragung zur Büroleitung abgegeben haben. Da jetzt natürlich geguckt werden muss, wie wir da bis zur Wahl dann jetzt mit der Wahlkampfkoordination weitermachen. Und da hat es gerade schon ein kurzes Mampeltreffen zugegeben mit ein paar Leuten, die schon hatten anklingen lassen, dass die da durchaus unterstützen können. Und ein paar Leuten vom Vorstand. Ich war jetzt gerade auch mit dabei. Es ist auch aufgezeichnet worden. Ich denke, dass Tobi es noch online stellen wird. Samstag wird es nochmal ein Treffen in der Berti geben, damit das nochmal abgesprochen wird. Wir sind ganz froh, dass sich da schon einige Leute wirklich bereit erklärt haben, da in die Bresche zu springen und da Aufgaben zu übernehmen. Und wir sind gerade noch ein bisschen dabei zu sammeln, was da jetzt dann konkret weiter verteilt werden muss. Und Ich habe jetzt leider hier mitgekriegt, dass da vorhin Mumble war. Deswegen, ich bin jetzt nur zum Schluss reingesprungen. Aber kannst du ganz, ganz, ganz kurz erklären, warum die zurückgetreten sind? Das ist eine Frage, die du tatsächlich Paki stellen müsstest, weil das weiß ich leider auch nicht. Ich weiß auch nur, dass die zurückgetreten sind, aber aus welchem Grund weiß ich leider auch nicht. Sag ich gleich noch was zu. Ich bin jetzt mal eben weg. Ich mute mich so lange, dann seht ihr, wann ich wieder da bin. Muten darf ich nicht, wenn ich aufnehme. Genau, wollte ich gerade sagen. Nee. Okay. Aber du kannst dich stumm stellen, das geht. Ja, genau. Okay, was wollte ich gerade noch sagen? Achso, genau. Also falls jemand der hier Anwesenden noch Kapazitäten frei hat und Lust und Zeit hat, da in der Berti noch zu unterstützen, da ist mit Sicherheit jede Unterstützung jetzt gerade sehr gerne gesehen und ja, guckt einfach, wie ihr da vielleicht helfen könnt, wie ihr euch da nochmal einbringen könnt. Das wäre ganz toll, dass wir die letzten 4-5 Wochen Wahlkampf da noch gut über die Bühne bringen. Kriegen wir schon hin. Da gehe ich von aus. Wir sind Piraten, wir kriegen sowas immer hin, irgendwie. Vor allen Dingen, wenn es dicke kommt, natürlich. Ja, meistens sogar dann am besten. Okay, wie gesagt, wenn Fragen dazu noch da sind, dann ruhig gleich einfach an den Packi stellen. Ansonsten habe ich das, was ich jetzt so weiß, erst schon mal hier weitergegeben. Jo. Gibt es da irgendwelche Anmerkungen, die ihr gerne jetzt schon loswerden möchtet? Oder sollen wir das auch gleich verschieben, wenn Packi wieder da ist? Na, ich würde vielleicht einfach nur auch nochmal hier sagen, macht da bitte jetzt keine große Welle über Twitter oder sonst was draus. Da wird sicherlich in den nächsten Tagen was Offizielles geben vom Vorstand und wir wollen ja nicht damit wieder bei den Popcorn-Piraten landen, oder? So ist es. Gebe ich dir absolut recht, aber trotzdem hätte ich einen Umschlag schreiben sollen. Also es gibt auch gar keinen Grund für große Welle, weil die haben einfach ihre Beauftragung abgegeben und gut ist. Ich denke auch, dass das undramatisch ist. Gut, dann kommen wir zu unseren Teams. Das erste Team ist das Team PM Lektorat. Da habe ich einmal die Gamescom PM reingesetzt. Das ist die PM, wo die Piraten die selektive Besetzung des Gamescom-Podiums kritisieren. Da kann ich gleich zu sagen, für die PM habe ich ein bisschen einen drüber gekriegt. Von verschiedenen Seiten, die da kritisiert worden ist. Das ist auch bei mir angekommen und ich gelobe da auch Besserung. Wer auch immer da gerade protokolliert, ich habe das, habe die Gamescom PM auch darunter schon verlinkt. Vielleicht da einfach weiter. Danke. Und zwar ist in der Gamescom PM ein Zitat von unseren Kulturpiraten drin und das ist wohl bei einigen Netzleuten ziemlich aufgestoßen, die meinten, dass da vielleicht jemand anders besser hätte zitiert werden sollen. Und da ist dann einmal noch Urhebervertragsrecht erwähnt worden anstatt Urheberrecht, was wohl so in dem Zusammenhang nicht richtig ist. Ich habe mir das gemerkt und hinter die Ohren geschrieben und ja, das wird so nicht nochmal passieren, wollte ich aber einfach gerne an euch weitergeben. Ich würde ja verhauen bitte durch kritisiert ersetzen. Es ist zwar lustig, aber es ist ein Protokoll. Okay, dann die zweite PM war die Vortragsreihe von Melanie, der Start der Vortragsreihe. Da hat es so eigentlich weiter nichts zugegeben. Und dann noch die PM zur Dampfveranstaltung. Die am 31. stattfindet und ja, gut, da gibt es die üblichen Diskussionen über darüber, ob man das jetzt tatsächlich unterstützen sollte oder nicht, aber zur PM an sich gab es da eigentlich jetzt sonst keine weiteren Dinge, die da anstanden. Gibt es da irgendwelche Fragen noch zu? Guten Abend. Die Termin-PM ist ja auch rausgegangen und sollte auch morgen wieder rausgehen. Ja, stimmt. Magst du die einmal noch mit rein verlinken, bitte? Ja, da gibt es ja keinen Link, ne? Weil die ist ja nicht auf der Homepage. Das habe ich echt verbaselt, die auf die Homepage zu setzen. Das hatte ich eigentlich vorgehabt. Magst du denn vielleicht das PM-Pad dann dazu hier rein verlinken? Ja, wobei ich mich wirklich frage, ob das tatsächlich auf der Homepage so gelungen ist. Also ich habe das jetzt gar nicht, ich habe gedacht, das hast du mit Absicht nicht gemacht. Also ich hatte zwar darüber nachgedacht, das zu machen oder nicht, hatte mich dann aber eigentlich dafür entschieden, weil das ja für alle auch interessant ist, welche Termine in der nächsten Woche anstehen. Ja, sie ist halt nur so nüchtern für einen Blog, oder? Ja, klar ist sie nüchtern, aber ich glaube, dass viele Leute das ganz interessant finden und informativ finden, wenn die sehen, was so an Aktivitäten in NRW ansteht für die nächste Woche. Ja, dann beim nächsten Mal. Ja. Okay, dann an anstehende PMs, da ist die PM-Prozenthürde kommunal mit verlinkt. Die ist von meiner Seite her eigentlich soweit fertig. Ich glaube, da sind jetzt auch zwei Leute schon drin gewesen zum Lektorat. Die würde ich gerne eigentlich heute Abend noch rausschicken. Ja. Das ist die PM, die der Thomas Weyers uns im Prinzip so fertig geschickt hat. Und deshalb ist er da auch als, im Prinzip ist es keine PM, sondern ein Statement eigentlich von ihm. Weil, weiß ich nicht, 95% der PM bestehen ja aus einem Statement, von daher. Ja. Kannst du das denn nicht auch so verschicken? Also trotzdem an den ganzen Verteiler, aber nicht als Pressemitteilung, sondern als Statement? Geht sowas? Ich würde es auch durchaus als PM rausschicken, weil wir jetzt ja auch darüber geschrieben haben, Piraten in NRW kritisieren das. War jetzt eigentlich auch eher eine grundsätzliche Frage, weil ich das von der Fraktion auch so kenne, dass das manchmal Pressemitteilung heißt und manchmal halt eben da nur quasi was verlinkt wird, was einer der MDLs gesagt hat. Da muss ich mal sprechen, das hatten wir bis jetzt so noch nicht, da muss ich mal sprechen mit dem, ich glaube Carsten macht das, ne? Ob das in diesem Tool geht, weil dieses Pressemitteilung der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen ist automatisiert in dem Verteiler drin. Ob man das irgendwie auch abändern kann in Statement des Kandidaten, bla, da hatten wir schon mal drüber nachgedacht, das mal zu machen, muss ich mit Carsten nochmal genauer drüber sprechen, was ja durchaus ganz praktisch wäre. Okay, dann ist da drunter jetzt gerade noch ein Dropbox-Link, Dropbox-Link, furchtbar. Wer hat das da reingepostet? Magst du da vielleicht kurz was zu sagen? Der HGL Weber hat das gerade im Pad noch gepostet. Ich wollte eigentlich kein Foto posten, aber das passiert automatisch. Die Veranstaltung, die der Paki da macht in Dorsten. Da eine PM vielleicht zu? Wenn ich mich da ganz kurz einmal einklinken darf. Ja, sicher. PM lokal machen wir selber. Ich hatte mit der Sasa nur gesprochen, dass das bitte von euch über Social Media, sprich Facebook, Google Plus und Twitter gepusht wird, weil das eine Veranstaltung ist, das soll eine Initialveranstaltung werden, damit die Piraten in der Stadt mal richtig bekannt werden. Das war soweit mit Sasa alles abgeklärt. Die wollte es eigentlich auch heute selber reinbringen, aber die ist ja heute nicht da, deswegen habe ich da nochmal den kurzen Anstoß gegeben. Hört man mich? Ja, ja. Ich habe gerade die falsche Taste gedrückt. Können wir den Dropbox-Link dann vielleicht bitte runternehmen mit zu den Terminen und den Termin dazu schreiben und eben kurz dahinter, dass über Social Media beworben werden soll? Das wäre prima. Mehr möchte ich doch gar nicht von dir, Britta. Ich danke dir. Ich hätte noch eine Sache, kurz Rückfrage, ob das eine NRW-PM wert ist. Und zwar in Zeile 170 steht diese Stop-Watching-Demo von Dortmund. Ich habe da heute vom Infos bekommen, konkretere, die habe ich da reingepostet. Ich werde das auf jeden Fall in die Termin-PM nehmen, aber ist es eine eigene NRW-PM wert? Da das im Rahmen des IDP ist, den wir, glaube ich, offiziell unterstützen, die halt nur eine Woche vorher ist, würde ich schon sagen, ja. Ja, ich überlege auch gerade, wie wir das machen, dass wir das irgendwie, weil es ist ja eine IDP-Demo im Prinzip, ob wir nicht dann jetzt tatsächlich diesen Aufruf zur Demo machen und dann gleichzeitig aber auch aufrufen für die Demos, die in der nächsten Woche stattfinden. Ja, wobei, wenn ich das jetzt richtig sehe, also diese am 24.8. ist von Piraten organisiert. Da kommen auch andere Bündnispartner, aber die ist von Piraten organisiert, was ich zum 31.8. finde, wenn ich überhaupt was finde. Da werden Piraten gegebenenfalls mitlaufen, da kann man ja auch schön zu aufrufen, aber das sind keine Piratenaktionen, jedenfalls soweit ich weiß. Ist das nicht jetzt am 24. auch eigentlich eine Aktion von Anonymous und die Piraten machen das zusammen mit denen? Ja. Kann ich was dazu sagen? Bitte. Ja, im Prinzip machen wir das gemeinsam. Es ist eine Kooperation zwischen den Piraten und Anonymous. Also der Tag IDP ist natürlich ganz klar von Anonymous. Wir arbeiten, machen das aber zusammen, haben die Demo zusammen aufgebaut, haben sie auch zusammen mit den Bochumern die Bochumer Demo vor ein paar Wochen versucht zusammen zu organisieren, sodass das als Kooperation zwischen Piraten und Anonymous gilt. So wird es auch von uns beworben hier vor Ort. Also wir erwähnen sie grundsätzlich dabei. Sie ist aber von uns angemeldet, sie ist zum größten Teil von uns organisiert hier. Und die Anons sind eben genauso mit dran beteiligt und sind hier sozusagen unsere Bündnispartner. Also ich fände eine NRW-PM dazu schick. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Die sollte dann auch relativ zeitnah raus. Wenn ihr besonders nett seid, könnt ihr die Anons da ja auf jeden Fall mit erwähnen. Ich glaube, das würde uns allen in NRW ein bisschen gut tun, wenn wir mit ihnen besser zusammenarbeiten können. Kann man das so... Das ist tatsächlich von Piraten und Anonymous organisiert. Ja. Ja gut, das kann man ja so erwähnen. Gut. Entschuldigung, soll ich dazu morgen früh ein Pad aufmachen und es rumschicken? Sehr gerne, ja. Dodi, habt ihr dazu lokal auch schon irgendwas vielleicht verfasst oder so? Es gibt bisher nur einen Aufruf für Mittwoch schon mal. Da machen wir so eine Plakatmalaktion bei uns hier am Stammtisch. Da ist der Aufruf heute rausgegangen. Wir arbeiten gerade die zweite Mail aus. Ich kann gleich mal das Pad hier auch reinschieben. Da wird aber noch dran gearbeitet zu dem Aufruf zur Demo dann. Darf ich mal eben nachfragen, was ist das für eine Plakatmalaktion? Ist das sowas, was ich in Paderborn gemacht habe? Nein, für die Demo. Für die Demo. Genau. Also, wir machen genau. Einfach, wir haben aufgerufen, dass Leute, die Lust haben, vorbeikommen können, die eben auch am Samstag mitdemonstrieren wollen, dass wir gemeinsam Plakate, damit eben nicht nur auf dumme Fahnen von verschiedenen Parteien herumflattern, sondern eben auch Logos und die verschiedenen Sprüche und so, weil das macht die Sache natürlich immer viel interessanter. Ich erinnere mich, stimmt. Entschuldige die Frage. Kein Problem. Ludi, bist du denn da als Ansprechpartner, mein Gott, ich hab's heute, für uns auch, wenn dann da, wenn wir dann noch irgendwelche Rückfragen haben im Rahmen der PM? Klar, könnt ihr mich jederzeit fragen. Bist du auf der NRW-Mailingliste? Siehst du es automatisch, wenn wir das Pad aufmachen? Ja, ich habe eure Mailingliste auf jeden Fall abonniert. Sonst kann ich dir auch noch einen Link schicken. Ich hatte ja jetzt sicher ist sicher, ja. Alles klar, mache ich. Okay, das wäre es zu meiner Seite dann so von... Achso, 23.08. Ist die Angela Merkel ja in Recklinghausen. Da werden Melanie, glaube ich, auch da sein und Thomas, glaube ich, auch. Das ist jetzt die Frage. Also ich würde jetzt ganz spontan sagen, dass ich da sagen würde, die sollen da lokal was machen und wir verbreiten es mit über Social Media. Da jetzt als PM was rauszuschicken, sehe ich jetzt nicht so sinnvoll. Vielleicht können Melanie oder Thomas noch einen Blogbeitrag oder so verfassen oder wir gemeinsam mit denen, den man dann so online stellt. Aber über den Verteiler würde ich sonst dazu, glaube ich, nichts mehr schicken. Oder wie seht ihr das? Sehe ich genauso. Okay, gut, wenn das doch irgendjemand noch anders sieht. Ich weiß jetzt nicht genau, was Sasa sich da überlegt hatte, aber ja, wie gesagt, ich sehe da jetzt nicht so, also ich sehe da jetzt zumindest vom Pet her nicht, dass da jetzt die große Informationen sind oder die großen Aktionen geplant sind von unserer Seite. Wir müssen ja nicht unbedingt in unserer PM noch Werbung machen für den Besuch von Angela Merkel, denke ich mal. Okay, wenn da sonst jetzt niemand mehr was hat für anstehende PMs für die kommende Woche, würde ich gerne zum nächsten Punkt weitergehen. Doch, ich habe was. Dann mal los. Am 30. August ist das erste Mal eine öffentliche Vorstandssitzung in Paderborn. Und da schreibe ich für die Paderborner Zeitung natürlich eine Pressemitteilung, die ich aber ganz gerne mit euch abstimmen würde. Und ich denke mal, es wäre sinnvoll, das dann auch größer aufzuziehen und mehr PMs zu schreiben. Ja. Da kommt auch Paki hin, richtig? Da kommt der gesamte Vorstand hin. Okay. Und es wäre natürlich schön, wenn aus möglichst, ja, ist natürlich am besten da, wo es relativ nah ist, dass möglichst viele Piraten dann auch dazukommen. Aber was wir natürlich auch erreichen wollen, ist Öffentlichkeit und Piraten in Paderborn noch bekannter zu machen oder bekannt zu machen, wo sie es nicht sind. Deswegen würde ich denken, wäre eine gute Pressearbeit da ganz sinnvoll. Ich glaube, ich hatte da jetzt gerade irgendwie was missverstanden. Das ist also eine Landesvorstandssitzung. Der Landesvorstand tagt mit seiner an sich Donnerstagssitzung öffentlich am Freitag, den 30. Deswegen am Freitag, weil sie alle anreisen müssen und dann am Samstag wenigstens ausschlafen können, teilübernachtet bei mir. Und das Ganze findet im Welcome Hotel statt. Ich habe das auch irgendwo schon mal veröffentlicht. Jedenfalls muss das natürlich gut beworben werden. Es ist auch das erste Mal, dass sowas passiert in NRW. Ja, das sollten wir auf jeden Fall tun, denke ich. Bis wann müsste die denn so raus? Es müsste ja ein bisschen Vorlauf haben als Vorankündigung. Und meistens machen sie dann kurz vorher noch mal einen Hinweis drauf. Ich werde auch sehen, dass ich ein bisschen plakatiere oder Flyer mache, irgendwas. Schauen wir mal. Also ich würde sagen, da sollten wir Ende der Woche was zu rausschicken. Würde ich auch sagen. Ich kann aber das Pad auch, wenn ich dann schon Pad mache, aufmachen. Super, danke dir. Ja, prima. Soll ich dann meine PM irgendwo in das gleiche Pad schreiben, damit es mal jemand querliest? Ich meine, ich mache das sonst immer alleine. Wird auch immer genommen, weil ich es kurz mache. Aber es wäre mir in diesem Falle ganz lieb. Ja, dann, ich schicke morgen ein Pad über die Mailingliste, dann packst du deinen gesamten Text da rein, dann haben wir auch schon was und ich lese den auch gerne Korrektur dann. Du bist ein Schatz, machen wir so, gut. Wunderbar, das klingt gut. Okay, sonst noch irgendwas für den Bereich anstehende PMs für die kommende Woche? Dann kommen wir zum Team Social Media. Da gibt es von meiner Seite aus jetzt nichts Besonderes Neues. Hat jemand anderes was dazu? Scheint nicht so zu sein. Dann habe ich unter Webseite nochmal den Aufruf zur Cloud drin gelassen. Das ist, erwähne ich nochmal kurz, es ist eine Test-Cloud, wo die AG Technik, die AG ÖA-Mitglieder darum gebeten hat, einfach sich da mal anzumelden als Testmitglieder. Ich habe das tatsächlich versucht. Deswegen habe ich da auch mal reingeschrieben, URL ungültig mit Fragezeichen, weil genau die Meldung kam dann bei mir, als ich mich da anmelden wollte. Ich weiß jetzt nicht, ist jemand da, der da gerade im Thema drin ist? Okay, ansonsten hoffe ich, dass der Martin vielleicht später noch mal reinkommt, sonst rufe ich ihn mal dazu an und frage ihn mal. Also ich habe den Link jetzt gerade angeklickt. Bei dir ging's? Ja. Vielleicht war es ja auch nur ein kurzfristiger Fehler, ich versuche es auch gerade mal. Ah, jetzt geht es bei mir auch. Also wer mag, soll sich da ruhig einfach anmelden und sich registrieren lassen. Da ist die AG Technik sicherlich ganz froh drüber, wenn da noch ein paar Leute sind, die das testen. Wieder da. Okay, dann habe ich jetzt als nächstes... der Paki hat sich gerade gemeldet. Jo, ich bin wieder da. Da ich sehe, ihr seid gerade bei PM Terminankündigungen. Ich würde gerne noch zu der Demo am 31.08. gegen die Nazis aufrufen in Dortmund. Da habe ich unten schon was reingeschrieben bei Terminen. Ja. Weil mit zwei Fragezeichen. Weil ich okay. Weil wir haben ja keine Info. Ja, die kann ich besorgen. Das ist kein Problem. Da habe ich genug URLs, wo da gesammelt wird und wo das stattfinden soll. Ich habe heute mit mehreren Leuten dazu telefoniert. Es ist in Dortmund noch nicht so ganz klar. Das Problem ist, dass die NPD mehrere Termine geblockt hat. Also den 31. und das Wochenende drauf ist der 7.9. Das ist natürlich ein Witz, wenn die dann da demonstrieren. Sind wir alle in Berlin oder zumindest der Großteil. Aber die Demo, die Gegendemo in Dortmund ist quasi Tradition, die findet auf jeden Fall statt. Und wir haben uns ein bisschen ein Ei gelegt mit der PM zu der Dampferdemo da an dem Tag in Düsseldorf. Das wurde, ich sag mal, von der Szene, die aktiv gerade in Dortmund, aber auch in NRW überhaupt gegen Nazis aktiv unterwegs ist, etwas belächelt, dass wir das mit Dortmund nicht auf dem Schirm hatten und stattdessen zur Dampferdemo aufrufen. Das soll natürlich den Aufruf zur Dampferdemo da nicht schmälern, aber wir müssen uns da schon klar positionieren, finde ich, und sollten unsere Mitglieder hauptsächlich zu einer Aktion gegen Nazis aufrufen. Da bin ich für ein klares Statement. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich würde das da gerne nochmal mit euch diskutieren und fände auch wichtig, wenn wir das Thema ein bisschen sensibler noch behandeln würden, weil ich habe jetzt zwei Demos besucht in Düsseldorf und in Gelsenkirchen und ich war ein wenig erschrocken, wie wenig Piraten da waren. Ja, aber das Thema ist doch ganz einfach, wenn wir die Infos haben, dann machen wir ja auch eine PM, aber wenn es nichts gibt... Nee, das meine ich eben, genau das ist der Punkt. Die Infos müssen wir uns auch aktiv suchen. Wir machen das ja bei anderen Themen auch. Wir suchen uns ja auch andere Themen, die wir besetzen. Und das Thema kam mir in der letzten Zeit ein bisschen zu kurz. Welche Infos Paki, braucht da ihr? Demonstriert die NPD, ne? Nein, da demonstrieren die Rechten, also die Partei, die okay. Rechte. Es wird aber Redner, das sind die ganz Fiesen. Es wird aber Redner auch von der NPD geben. Es wird also eine parteiübergreifende Demo der Rechten werden. Es gibt verschiedene Bündnispartner von uns, also hier in Dortmund, die dazu aufrufen, zu Gegenaktionen. Welche Gegenaktionen sind aber eben noch nicht bekannt, weil eben auch noch nicht bekannt ist, welche Route die folgen, weil die sich nämlich mit der Polizei noch nicht geeinigt haben. Die Rechten selber fordern ihre Leute momentan dazu auf, zum Hauptbahnhof zu kommen an dem Tag. Und von da wird also deren Demo wahrscheinlich starten. Man muss mal gucken, von wo die Gegendemo sind. Wir fänden es aber super, wenn ihr dazu aufrufen würdet, euch an den Gegenaktionen zu beteiligen. Vielleicht können wir das ja so machen, dass wir ein PM-Gerippe ohne Termin und Verlauf und so weiter schon mal vorbereiten, mit irgendwelchen guten Zitaten von wichtigen Leuten. Und dann, wenn das scheint so zu sein, als wenn die das ja auch absichtlich machen, dass das jetzt alles noch nicht klar ist, wo und wann das stattfindet, dass wir das dann nur noch kurzfristig einfügen müssen, Termin und Uhrzeit und Route oder so. Das wird schwierig werden, weil erfahrungsgemäß wird die endgültige Route gar nicht bekannt gegeben im Vorfeld, sondern nur der Startpunkt. Dementsprechend wird auch im Normalfall die Gegenaktion hier in Dortmund erst an dem Tag genau bekannt gegeben, wo sie lang gehen, weil man eben darauf wartet, dass die letzten Routeninfos rausgehen. Gut informiert sind, wenn dann meistens Dortmund nazifrei. Der Taro Taro hat das jetzt eben links schon mal gepostet. Den Aufruf, den die haben, Blick auf deren Seite ist immer hilfreich in dem Zusammenhang, weil die eigentlich von der SPD sehr stark, viele Leute auch von der SPD dabei sind und die am ehesten über die Stadtverwaltung hier mitkriegen, wo was läuft. Aber es ist auch damit zu rechnen, dass ein Teil der, also die Aktion, genaue Daten wirklich erst an dem Tag, man kann also eigentlich nur allgemein dazu aufrufen, sich an den Aktionen zu beteiligen, aber jeder, der dann rund zum Hauptbahnhof und Umgebung kommt, wird da auf jeden Fall alles finden, was er braucht. Ein kleiner Info am Rande, sorry Sammy, die Fraktion wird sich am gleichen Tag im Kreiswahlbüro treffen. Könnte es sein, dass das auf der Route liegt, die in Paderborn vom Infoladen anfängt, nach Bielefeld geht, vor der Moschee und an noch einem anderen Ort weitergeht und dann rüberfährt in den Pott? Da habe ich nämlich ein paar Daten dazu. Es ist am 26. Ja, die machen die ganze Woche, also die Rechten rufen auf ihren Seiten momentan ganz klar für die ganze Woche auf für Aktionen, die da stattfinden sollen, nicht nur an dem Tag. Von daher wird es verschiedene Aktionen geben. Es gibt auch in der Woche schon Aktionen hier in Dortmund und es wird auch in der ganzen Woche in ganz NRW noch Aktionen geben. Scheißspiel. Ja, die haben auch die haben sich auch den Termin noch eine Woche später hier blocken lassen. Also auch am 7.9. könnte es nochmal zu einer weiteren Demo hier kommen. Da sind natürlich ein Großteil bei der Freiheit statt Angst Demo, aber wir werden hier in Dortmund, zumindest die dann noch hier sind, versuchen auch dann dort weiter die Sache zu unterstützen. Aber am 31.8. wird wahrscheinlich die große von denen sein und da werden wir hier alle Leute brauchen, um eine Gegenaktion zu starten. Am 31.8. Paki, bist du auf dem Infostand in Bielefeld, ne? Habe ich gehört. Ja, ich weiß, ich bin da morgens und ich würde dann im Mittag irgendwann meine Zelte abbrechen und nach Dortmund fahren. Also muss ich dich früh wecken, okay. Doli, habt ihr dazu irgendwas auf Dortmunder Ebene schon formuliert? Nein, wir wollten es erst nächste Woche formulieren, eben damit wir möglichst viele Infos haben und damit es auch nicht zusammenstößt mit der Demo, die wir eine Woche vorher haben. Das ist ja der Grund, warum wir die IDP-Demo eine Woche vorher verlegen, weil wir nämlich an dem Tag in der Stadt dann die Kräfte aufteilen hätten müssen, noch stärker als jetzt, wo wir auch noch den CSD hier haben jetzt am Samstag, aber es eben dann auch nicht erlaubt gewesen wäre, für die Anons Masken zu tragen, weil das hätte, was die Polizei ja hier erlaubt an den anderen Tagen, aber am 31.8. hätten sie uns das nie im Leben genehmigt. Deswegen machen wir es eben am 24.8. die Demo und werden dann direkt nach der Demo, wir werden also Ende der Woche schon möglichst die PM vorbereiten und werden die dann Anfang nächster Woche rausjagen, indem wir auch noch von hier aus aufrufen, die Aktionen der verschiedenen Bündnisse zu unterstützen. Es ist Dortmund nazifrei, Dortmund stellt sich quer und es gibt noch ein, zwei weitere Bündnisse, wo wir aber überall Mitglied sind und eigentlich auch darauf achten, dass wir alle Infos mitkriegen. Ja, dann würde ich doch vorschlagen, dass wir das dann auch um eine Woche verschieben. Ja, zumindest irgendwie auf, ja genau, Anfang nächster Woche, also irgendwie Montag, würde ich sagen. Wäre super, wenn ihr das schon mal soweit vorbereitet, wenn ihr Infos braucht, auch da könnt ihr euch gerne an mich wenden. Danke, Dodi. Okay, könnt ihr das vielleicht noch kurz im Bett ergänzen, was wir da für Montag dann eine PM planen? Dann haben wir da Termine so ein bisschen besser auf dem Schirm. Das wäre prima. Nicht verstanden, bitte nochmal. Könnt ihr bitte im Pad ergänzen, dass die PM dann am kommenden Montag rausgeschickt werden soll? Okay, danke. Okay, sonst noch irgendwas zum Thema anstehende PMs? Wir waren nämlich eigentlich jetzt gerade schon bei Team Webseite. Da hatte ich noch mal kurz von der Cloud erzählt. Ich hatte die zwischenzeitlich mal getestet, da war die URL aber ungültig und wir haben es gerade noch mal versucht, jetzt klappt es aber wieder. Darf ich kurz eine Frage an Paki stellen? Jo, schieß los. Und zwar auch im Zusammenhang mit Cremenest und Cloud und so weiter. In irgendeinem E-Mail-Verkehr da hast du reingeschrieben, wir sollen die Cloud nutzen für die Audio-Files. Ist das denn grundsätzlich für alle Audio-Files möglich und funktioniert das gut? Das Ding ist, die Cloud wird noch getestet und da haben nur Leute Zugriff drauf, die einen Zugang haben. Zukünftig soll das so sein, dass die Sachen nach außen auch sichtbar sein. Das funktioniert. Ich habe bisher keine Fehler feststellen können. Ich habe nur den Fehler gemacht, dass ich da vergessen habe zu sagen, dass das nur die Leute sehen können, die einen Zugang haben. Insofern müssen wir da noch warten, bis der Unterstrich da das okay gibt, dass das dann auch öffentlich wird. Das ist jetzt im Moment noch in der Testphase. Ja, und dann, also wenn das dann aus der Beta raus ist und alles offiziell und öffentlich, könnte man dann theoretisch die Files auch des Krenes dort dann ablegen? Das ist gedacht. Das soll im Prinzip eine Alternative zu Dropbox und dem ganzen Schmuh sein. Ja, aber weil das Krenes hat ja durchaus viel. Momentan speichern wir das ja bei archive.org. Ja, ich weiß. Müssen wir gucken. Am besten besprechen wir das nochmal in der AG-Technik-Sitzung. Ich spreche den Tobias, ich musste eh mit dem reden, dann frage ich nochmal, ob das Krenes da auch Zugänge kriegt. Kann sogar sein, dass ihr schon welche bekommen habt. Darf ich da ganz kurz was zu sagen? Ja, klar. Für unsere Veröffentlichung ist die Dropbox nicht erforderlich. Die Dropbox wird angeboten, die Cloud wird angeboten, um halt nicht die Dropbox zu nutzen, weil da kann der NSA stüffeln. Wir veröffentlichen die Sachen sowieso. Von daher ist es vollkommen egal, ob die von uns in der Cloud liegen oder auf Archive.org sind, weil die sind sowieso öffentlich. Deswegen würden wir damit nur den Traffic der Cloud und für die Piratenpartei benutzen, schmälern. Von daher ist es aus meiner Sicht sinnvoll, das bei Archive.org zu lassen. Vielleicht eine Sicherheitskopie da ablegen, ohne dass dadurch Traffic entsteht. Vielleicht können wir das in der Krennest diskutieren, genau. Wollte ich gerade sagen, wir haben Anfang September eine Krennest-Sitzung. Ich werde dazu auch nochmal einladen und dann können wir das da nochmal besprechen. Ich sehe das aber ähnlich wie Bernd. Ich sehe das genauso. Ich wollte das nur jetzt einfach fragen, weil der Paki das so erwähnt hatte, dass alles an einem Ort ist. Alles klar, besprechen wir später. Okay, dann steht hier als nächster Tagesordnungspunkt Wiki-Seite. Da steht noch nichts drunter. Möchte da noch jemand was zu sagen? Nö, ich wollte da nur letzte Woche was sagen. Ich habe diesen Request-Tracker da eingetragen und wollte jetzt heute zur Wiki-Seite gar nichts sagen. Okay, danke schön. Dann Krenest Nebelhorn-Radio. Wer mag denn da mal eben erzählen? Wer hat denn da Häkelkon Queercon eingetragen? Ich? Ja, dann erzähl doch mal zuerst. Ja, ich war auf der Häkelkon, ich habe Videoaufnahmen gemacht, ich werde es zusammenschneiden. Punkt. Okay. Ich war auf der Olvikon, ich habe Aufnahmen gemacht, ich habe sie schon geschnitten und online gestellt und es gibt noch einen Riesenhaufen Aufnahmen, der noch nicht online gestellt ist. Vor allem warte ich noch auf Audio-Files von Wutze, der ja unverschämterweise auch noch Wahlkampf macht und deswegen noch keine Zeit hat, das fertigzustellen. Zum Zweiten wurde ich ja beim letzten Mal gebeten, dass ich die Melanie aufzeichne. Ich habe mich da auf einen Piratenkollegen jetzt verlassen, der ganz tolle Videoaufnahmen gemacht hat und da warte ich auf das Feedback, dass ich da auch Zugriff drauf bekomme. Okay, gibt es da irgendwelche Rückfragen zu? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann haben wir noch mal einen separaten Punkt Krenest mit dem Wahlprogramm. Wer mag da kurz was zu sagen? Ja, wenn keiner macht, mache ich. Es haben ganz viele ganz fleißige Leute, zu denen ich nicht gehöre, deswegen Lob an alle anderen, das Wahlprogramm eingesprochen, wobei ich es mitbekommen habe aus der ganzen Bundesrepublik. Das gibt es jetzt einmal als sogenannte DAISY-Version, das ist für die Abspieler von den Leuten, die blind sind, damit sie direkt zu den Kapiteln so springen können, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wir haben das halt dann auch zusätzlich ins Krenest hochgeladen und dann verbreitet in einer normalen Version. Die DAISY-Version hat am Anfang ein bisschen Zicken gemacht, dass man da teilweise Mickey-Mäuse gehört hatte. Und dann haben wir das Ganze nochmal, ist das von dem Detlef nochmal komplett neu kompiliert worden, ohne dieses DAISY-Format, das wir im Reinformat haben, haben nochmal hochgeladen. Und bisher habe ich noch keine Beschwerden über das neue Format gehört. Ah, also muss ich selber meine Mickey-Maus-Files löschen, mir ist es nämlich auch aufgefallen. Es ist alles wunderbar und schön und anzuhören. Und jemand anders muss mal seine Vögel zudecken. Nö. Dann lernen wir das. Und ich weiß, woran es liegt mit der Mickey Maus. Ist Daisy nicht auch irgend so eine Ente? Genau. Ja. Aber da wäre jetzt von meiner Seite auch nochmal an das Social Media Team die Bitte, da das Krenest, also den Krenest-Link zu verlinken, dass wir ein besprochenes Wahlprogramm haben. Ich denke, das kann auch was hermachen. Was ist mit dem Grundgesetz gelesen von dem Graf, Klaus Graf? Der das ist fertig und er hat wohl irgendwie das Problem, dass die Leute, die mir den Auftrag gegeben haben, jetzt nicht den nächsten Schritt machen, das weiterzukriegen. Und ich wollte das gleich heute Abend noch irgendwann auf meinem Krenest dann online stellen, jetzt nicht über die einzelnen Podcast-Leser, weil es das dann zumüllen würde, denke ich, aber zumindest auf die Krenes-Seite schon mal laden. Und da muss halt gucken, ich habe gerade noch eine Mail rumgeschrieben an alle Leute, die es interessiert, ob da vielleicht noch was draus gemacht wird. Ja, super. Ja, aber cool, wenn du das ins Krenes stellst, dann kann man wenigstens das verlinken und dafür Werbung machen. Genau, Nachricht nachher. Kommt im Laufe der Nacht. Da ich ein vertontes Wahlprogramm für total geil und wichtig halte, wer kümmert sich denn darum, dass das wirklich verlinkt wird von den Social-Media-Leuten? Das Wahlprogramm ist verlinkt, auch schon auf dem Wahlkampfblog, und ich meine, es sollte auch schon auf unsere Homepage gekommen sein. Wir reden gerade über das Grundgesetz. Okay. Hätte ich noch eine Frage, jetzt aber wieder zum Wahlprogramm. Der Dennis Deutschkämmer hatte doch da in Eigenregie erstmal was gedruckt, 13 Hefte und dann noch ein Zusatzheft, unser Wahlprogramm von 2013. Und das sollte eigentlich an die einzelnen, ich weiß nicht, Direktkandidaten oder direkt an die Wahlkreise oder KVs gehen, jeweils in einer Zweierauflage. Was ist daraus eigentlich geworden? Wenn ich kurz darauf hinweisen darf, das ist eher vielleicht eine Frage für die Vorstandssitzung. Okay. Gut, gibt es noch irgendwelche Rückfragen sonst zum Krähennest? Scheint nicht so zu sein. Dann kommt der nächste Tagesordnungspunkt Kompass. Ist da jemand da, der kurz erzählen mag? Ja, also wie der Stefan ja schon reingeschrieben hat, soll diese Woche alles beendet werden. Sprich also der reguläre Kompass als auch der NSA-Kompass. Es fehlt uns natürlich ganz dringend die exakte Mengenaufteilung und Lieferadressen von NRW. Solange das nicht vorliegt, können wir den Druckauftrag nicht vergeben. Ist das nicht das Gleiche wie immer, bis auf diesen einen AG-Kompass? Ja, der reguläre Kompass ist ja fertig, der soll also jetzt in Druck gegeben werden, und der NSA-Kompass, der soll auch am Donnerstag abschließend besprochen werden und könnte dann in Druck gehen, so wir die Aufträge von NRW richtig kriegen. Aber das hat die Frage jetzt nicht beantwortet, oder? Nee. Auch da würde ich sagen, das ist eher eine Vorstandsangelegenheit als hier AGÖA. Rein informativ. Ja, aber der Packi hat auch schon geantwortet, dass der Carsten sich mit dem Björn X per Kanzen da in Verbindung setzt. Okay, gibt es irgendwelche Rückfragen sonst noch zum Kompass? Ja, der eine soll ja, weiß nicht, dreimal so dick sein wie normal und deswegen auch mehr kosten. Und da ist dann die Frage, wie wird das verschickt und wann kommt das an? Wie soll das abgeholt werden? Das wird ein bisschen kompliziert. Also der NSA-Kompass ist ein 8-Seiten-Exemplar und der normale Kompass hat eine normale Dicke von 24 Seiten. Also ist nicht dicker als normal. Und sie sollten theoretisch an die Leger reihum, also an die neuen externen Leger verschickt werden und können da dann direkt abgeholt werden. Kurze Zwischeninfo, der Carsten ist da dran. Super. Die gehen in die Lager. Okay, dann wäre der nächste Punkt, wenn nichts dagegen spricht, Monitoring, Terminscouting. Da habe ich jetzt hier drunter gar nichts weiter stehen. Gibt es denn da irgendjemanden, der da was zu sagen kann, sagen mag oder sonst irgendwas? Mit dem Kalender sind wir, glaube ich, noch nicht weiter, ne? Ja, das ist auch mein letzter Stand. Es gab ja dieses Meeting und Yoshi Bear will sich da kümmern und irgendwas machen, was dann mit Google-Kalendern verbunden werden kann. Mein Gott. Ansonsten, keine Ahnung, Terminscouting, ja, ich schaue nach Terminen überall für diese Termin-PM. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ja, danke, das ist ja schon mal richtig viel. Okay, also muss ich sonst Sasa nochmal fragen, ob sie da noch irgendwelche neuen Informationen zu hat, die noch nicht bei mir durchgedrungen sind. Also mit den Kalender, ja. Entschuldigung, mit dem Kalender hat sich so noch nichts getan, weil wir auch das Problem haben, dass das Wiki nicht alle Daten zur Verfügung stellen kann. Ich hab das mal mit Adrian so zusammen gemacht, dass wir zwar einen Import in Android-Tennis hinkriegen, aber die Daten, die du dann liest, können einen nicht zufriedenstellen. Also der Link wird als Bezeichnung gesetzt und das ist natürlich sehr irreführend. Deswegen sind wir da noch nicht so weit, wie wir sein wollen. Okay, und da wir das hier aufzeichnen und ein Protokoll machen, vielleicht kann man auch nochmal einfach aufrufen. Das tue ich jetzt hiermit. Bitte schickt uns eure Termine, wenn sie irgendwie NRW-relevant sind, tut es. Ja, ich komme gleich mit 2 Terminen auf euch zu. Einmal Freitag und einmal nächste Woche Mittwoch. Okay, dann würde ich an dieser Stelle erstmal dann weitermachen, wenn nichts dagegen spricht. Dann gehen wir zum Termin-Controlling-Orga-Team. Von der Orga-Seite gibt es ja, glaube ich, jetzt im Moment so nichts weiter Neues, außer das, was die liebe Vaku schon ständig macht mit Online-Stellen der Audio-Files und das Protokoll ins Wiki stellen und so weiter. Das macht die Vaku ja größtenteils eh schon. Vielen lieben Dank dafür. Und, ach, nee, jetzt morgen auch wieder, oder was? Okay. Kann ich tatsächlich machen, kein Problem. Das sollte jetzt nicht heißen, super, die Vaku macht das jetzt immer so. So hörte sich das an. Nein, so war es aber nicht gemeint. Das war wirklich ein Danke dafür, dass du es bis jetzt immer schon so oft gemacht hast. Nee, morgen mache ich, morgen habe ich ein Zeitfenster. Nächste Woche weiß ich nicht. Ja gut, okay, danke dir. Okay, ansonsten habe ich das einfach nochmal stehen lassen, damit die Links da nochmal für alle zu sehen sind und man einfach nochmal reinklicken kann. Und auch da vielleicht nochmal der Aufruf, wem Artikel auffallen, dann ruhig einfach dann mit in die Pads eintragen. Ja, dann haben wir den Tagesordnungspunkt Kandidatenbetreuung. Da müssen wir jetzt noch ein bisschen gucken, wie sich das jetzt neu sortiert. Dadurch, dass die Solzken da ja wegfällt aus der Wahlkampfkoordination, wie sich das dann jetzt neu organisieren wird. Von der ÖA-Seite hatte das ja eh schon Sasa übernommen. Und ja, das wird sich finden, wer das dann von Koordinationsseite aus dann noch weiter mit betreuen wird. Ansonsten hatte ich gerade im Mumble nochmal darum gebeten, dass da nochmal wirklich geschaut wird, dass wir irgendwie Informationen bekommen, welche Kandidaten zu welchen Veranstaltungen hinfahren. Das ist bei Presseanfragen schon immer ganz, ganz toll. Das habe ich gerade im dem Mumble-Treffen dann aber auch schon mal gesagt und ich hoffe, dass das dann nochmal mit übernommen wird. Das wäre ganz schön. Gibt es da sonst irgendwelche Fragen gerade zu? Das scheint nicht so zu sein. Dann haben wir als nächsten Tagesordnungspunkt den Bericht von Sasa. Die ist heute leider nicht da. Den wird sie uns dann, denke ich, nächste Woche nachreichen. Dann kommen wir schon zum Sasa-Report, auch nicht schlecht. Dann kommen wir schon zu den Terminen. Da haben wir im August, einmal eine Veranstaltung von der Verdi, die in Recklinghausen stattfindet. Da habe ich einen Link schon mal dazu gepostet. Könnt ihr einmal bitte schon mal reinschauen? Nee, nicht wirklich. Kann ich da reinschauen? Ich merke es gerade. Mist. Moment, ich gucke mal, ob ich das mal eben so hinkriegen kann, dass ihr das alle sehen könnt. Moment. Ich bin gerade rausgeflogen, wieder drin. Habe ich was verpasst? Nö. Ich weiß ja nicht, wann du rausgeflogen bist. Als ich mitten im Satz war. Oh, ich habe keinen mitten im Satz gehört. Da muss ich schon vorher rausgeflogen sein. Ist okay. Sag mal, Tobias, soll ich dir mal eine Wiki-Schulung geben? Hier ist gerade so stille, deswegen sage ich das. Ich wollte gerade sagen, Doppelpunkte. Also ihr wollt sagen, ich mache das nicht ordentlich. Nee, du machst das ganz prima. Ich muss da nur irgendwie so ein bisschen hinterherarbeiten, damit das Protokoll gleich nicht ganz fürchterlich aussieht. Ja, ich brauche eine Schulung. Also Sternchen. Sternchen und Doppelstern. Ich kann nicht mehr ohne das Leben. Oh, wie hübsch. Ich glaube, die stell ich mal stumm. Das wäre Radwerk. Also Sternchen, Doppelpunkt, erklär kurz. Also wenn du einen Absatz machen möchtest, kannst du das mit Sternchen oder mit Doppelsternchen machen. Du kannst aber auch mit diesen Doppelpunkten arbeiten. Damit machst du jeweils einen neuen Absatz. Wenn du so alles hintereinander schreibst, selbst wenn du dann einen neuen Absatz machst, gibt es im Wiki kein Protokoll. Habe ich verstanden und es spielt keine Rolle, ob ich Sternchen oder Doppelpunkt mache und spielt es eine besondere Rolle, wenn ich ein Doppelsternchen, ein Doppelpunkt nehme? Nö, das kommt dann es kommt auf jeden Fall dann in Absätzen. Das ist ja das Wichtige. Wie jetzt ist ja scheißegal in so einem Protokoll. Also, das heißt, Tobi, mach einfach ein Sternchen bei einem Absatz. Ja, oder ein Doppelpunkt. Schon gelernt. Kam das rüber? Ja, Paki? Nee, ich warte noch auf euch, bis ihr fertig seid. Ich glaube, Britta sucht ja gerade diesen Link, ne? Nee, gesucht habe ich den nicht. Ich hatte den nur im Request-Tracker drin und musste den gerade mal kurz runterladen und habe dann gerade gesehen, dass der Termin schon längst vorbei ist. Britta, wegen der Sache mit der Kandidatenbetreuung, das hatten wir eben in der Mumble-Sitzung zum Thema Berti auch. Der Clay kümmert sich da hauptsächlich drum. Da soll irgendwie ein Pad gemacht werden, wo auch die Listen, also wo insbesondere nur die Listenkandidaten ihre Termine eintragen. So habe ich das jedenfalls verstanden. Wenn ich da falsch liege, korrigiert mich. Ja, ich glaube, so weit waren wir noch nicht, aber das wird dann wahrscheinlich dabei rumkommen. Also am Samstag wird das ja nochmal genau geklärt und ja, das wäre dann der nächste Schritt, ja. Ob ich das zumindest, noch unklar. Jo, das gucken wir dann. Okay. Ja, wie gesagt, habe ich ja auch gerade schon gesagt, dass wir das am Samstag sicherlich nochmal besprechen werden. Dann haben wir als nächsten Termin drinstehen die Gamescon, die jetzt ja morgen startet. Da haben wir mit der Anita nochmal Rücksprache gehalten, weil ja aus dem ganzen Bundesgebiet da auch Kandidaten kommen. Und da ist heute über den Bund eine PM rausgegangen. Da brauchen wir also auf NRW-Seite so jetzt erstmal nichts mehr unternehmen. Ich hätte da bloß eine Rückfrage wegen der Termin-PM. Ich weiß tatsächlich gar nicht, was die Piraten da jetzt vor Ort machen. Also wir sind ja nicht drin und wir sind auch nicht zur Podiumsdiskussion eingeladen, aber es gibt irgendwie zigtausend Flyer, die hat Wirkungstreffer heute von der Berti nach Köln gefahren. Also es wird irgendwie vor Ort geflyert oder sowas. Ja, es wird auch einen Infostand geben, soweit ich das von Thomas Hegenbart mitbekommen habe. Wer da mitmachen will, und da rufe ich auch nochmal explizit dazu auf, unterstützt die Leute bei der Gamescom-Fahrt nach Köln, weil das ist eine Riesenveranstaltung, das ist für uns eine tolle Bühne und es wird vom KV Köln, von den jungen Piraten organisiert. Die haben diverse Aktionen geplant und freuen sich über jeden Mann, der mit einem Flyern hilft. Ja, und ich hätte da jetzt gerne Infos, weil wir machen ja jetzt diese wöchentliche Termin-PM. Da könnte das durchaus rein, aber nicht ohne Infos. Wollten die 20 Piraten, irgendjemand von denen, nicht auch was machen? Da werden, wie gesagt, Piraten aus dem ganzen Bundesgebiet sein, sicherlich auch MDL. Was da jetzt tatsächlich aber konkret wirklich noch geplant ist, ich weiß, dass die eigentlich noch einen Infostand planen, aber wie weit die da jetzt mit der Planung sind, weiß ich nicht genau. Klick doch einfach auf das Pad, da steht alles in dem Pad da drin. Achso, okay. Da ist schon eine ganze Menge drin. Paki, das ist jetzt zu einfach, das geht so nicht. Tja, so bin ich. Ich bin einfach zu einfach. Paki, bist du dir sicher, dass dieses Pad auf dem neuesten Stand ist? Ja, ich habe mich da eben noch umgetragen, da war eine Menge Leute drin und die sind auch gerade da auch noch am Schreiben und so. Kann man hier also den Link reinstellen? Die steht doch im Pad, im Zeile 2212. Das Pad-Link meine ich, weil mir ist eben alles abgehauen, als ich abgestürzt bin. Du bist abgestürzt, Sammy. Der Server hat mich rausgeschmissen und dann war auch alles andere weg. Mail, Pad, alles. Danke. Jo, 212. Also die groben Orga-Pads, da weiß ich nicht, ob das noch aktuell ist in der Zeile 206. Aber 212, diese Helfer 2013, da sind die ganzen Sachen drin, die man braucht. Ich denke mal schon, dass das aktuell ist, weil oben steht nämlich auch schon Orga macht Ali Cologne und das ist ja noch relativ frisch. Ja, aber da gibt's dann auch eine Verlinkung zu einem Messestand, den es ja nun wohl anscheinend definitiv nicht gibt. Also ich fände das irgendwie echt knorke, wenn die Leute uns aktuelle Infos schicken würden. Marco? Wo gibt's einen Link zu einem Messestand? Auf dem Pad, was in unserer... Ach, das, im du meinst Pad jetzt verlinkt Orga ist. Pad 2013. Das meinst du, ne? Also mein Stand der Dinge ist ja, und ich würde das dann auch morgen so reinschreiben, wir sind ja quasi im Prinzip draußen, also wir sind irgendwo draußen mit einem Infostand und Flyern. Aber ich hätte das gerne dann noch ein bisschen genauer, damit wir das auch in diese Termin-PM reinbekommen. Andrea, ihr habt das schon mitgekriegt, dass das kein Infostand ist, sondern eine Mahnwache und eine Demo. Ja, genau. Weil ansonsten das ist draußen. nicht auf dem Messegelände stehen oder vor den Eingängen, und die haben vor, dass sie alle Messeeingänge beflyern und dort halt wie eine Mahnwache unsere Flyer verteilen. Als Protest, okay, weil sie nicht, okay, reingekommen sind. Ja. Am besten mit dem Thomas oder mit dem Ali in Verbindung setzen, und deswegen nur das zweite Pad, weil die alles übertragen haben, nachdem die Absage kam. Weiter unten stehen ja auch da genau, was sie an welchem Tag vorhaben oder was sie planen. Also ich muss jetzt hier mal gerade ein bisschen strunzen, aber ich finde, es ist nicht die Aufgabe der AGÖA, in irgendwelchen zigtausend Padlinks zu gucken, was gerade aktuell ist. Wenn die Leute wollen, dass dieser Termin verlinkt wird, dann sollen sie uns bitte die Infos klar schicken. Ja, aber die PM geht doch sowieso über den Bund raus. Da geht schon was in der Mache. Die ist heute schon rausgegangen. Es geht darum, dass wir eine Terminankündigungs-PM rausschicken und die WAKU das macht und sie natürlich gerne ein paar handfeste Informationen für die Terminankündigung haben möchte und nicht einfach nur da reinschreiben möchte, die Gamescon ist da und da sind auch Piraten. Ja, aber dann sollen sie doch weiter runterklicken, ab Zeile 28 sind doch alle Tage genau geschrieben mit Ansprechpartnern und so weiter und so fort. Ich fände es halt schick, wenn die Kölner uns das schicken würden. Aber okay, die wissen vielleicht auch nicht, dass wir so eine PM-Termingedöns machen. Ja, nee. Okay, klären wir. Wissen die nicht, vor allem weiß das Ali auch nicht, weil der ist nicht in der AGÖA und der hat die Orga da gerade erst übernommen, ja, von Mike. Insofern, und die sind halt eben gerade vor allem damit beschäftigt, Leute zusammenzurufen. Ja, nee, kein Problem. Ich nehme alles strunzend zurück und kläre das morgen mit den Kölnern. Genau, ich helfe dir da morgen. Kein Thema. Hey, wir haben nämlich Vicky. Hat noch jemand was zur Gamescom sonst zu sagen? Soll in die PM auch deutlich rein, dass wir quasi rausgeschmissen worden sind? Um eine PM geht es gar nicht mehr. Nein, es wird zum einen eingehen, dass keine PM, sondern wir haben. Irgendwie habe ich eine fiese Rückkopplung, danke. Also zum einen wird es keine PM mehr, sondern nur eine Terminankündigung. Und zum anderen ist letzte Woche ja schon genau zu dem Thema eine PM über unseren Verteiler rausgegangen. Und die PM kriegen wir ja nicht hin. Und sonst hoffe ich, dass das dann funktioniert. Da gibt es übrigens auch schon einen Flyer zu, den schicke ich euch gleich als Link. Das ist das, was der Harry L. Weber vorhin gepostet hatte, ne? Ja. Also, okay, dann war er schneller wie ich. Okay, dann wisst ihr schon alles. Den Link könntest du aber mal ins Pad bei euch packen. Ja, mache ich gleich. Okay, dann habe ich ja als nächstes drinstehen, 30.8. öffentliche Vorstandssitzung. Da hatten wir gerade schon drüber gesprochen, dass wir da noch was zu machen. Dann der eigentliche IDP, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, dass wir das im Zusammenhang mit der PM für Dortmund machen. Dann noch 31.8. die Dampferdemo, da haben wir die PM schon so rausgeschickt. Und dann noch die Anti-Nazi-Demo, da haben wir auch schon drüber gesprochen oben. Da ist also eigentlich jetzt auch nichts mehr zu besprechen. Damit wären wir für den August schon durch. Wenn niemand was dagegen hat, würde ich den September dann auf die nächste Woche schieben, weil ich glaube, das ist alles noch ein bisschen weit hin. Da würde ich gerne die BGE-Veranstaltung in Bielefeld rausstreichen. Die ist nämlich abgesagt. Findet die jetzt auf Bundesebene statt irgendwie? Nee. Weil da ist eine Einladung von auf Bundesebene irgendwie rausgegangen, auch zum Thema BGE. Ach so, das, das war aber, glaube ich, in Berlin, oder? Nee, mich hatte jetzt nur interessiert, ob das die gleiche Veranstaltung ist, nur halt jetzt an einem anderen Ort, oder ob das was ganz anderes ist. Nein, das sind zwei verschiedene. Und die in Bielefeld ist einfach nur verschoben, weil die Susanne Wiest abgesagt hat. Okay, gut, hat sonst noch jemand irgendwas zu Terminen zu sagen? Irgendwas, was wir noch auf dem Schirm haben sollten? Ja. Ich sehe das gerade. Das Sommerfest am 1.9. ist bei euch gar nicht in der Liste, ne? Stimmt. Frank, hast du da zufällig noch den Padlink zu, den Planungs-Padlink? Paki, darf man ihn jetzt veröffentlichen? Klar. Ja, klar. Kannst wir sind die Piraten. Das hörte sich eben ganz anders an. Wieso? Wo hörte sich das anders an? Bei Ines. Ja, nee, poste mache ich rein, bitte. Also jedenfalls soll das ein großes Bürger- und sonst was Fest sein in Düsseldorf im Florapark, wo wir alle Bürger und Organisatoren und sonst was zu einladen sollen, wollen, wie auch immer. Frank, guck mal, ob der Link richtig ist. Ich habe den gerade gepostet. Hast du den ins Pad gepostet oder in den Chat? In Chat. Jo, das ist. Okay, gut. Dann müssen wir, denke ich, aber auch jetzt noch nichts zu unternehmen, weiter von ÖA-Seite aus. So gesehen ist das nächstes Wochenende, ne? Nee. Erster 9. ist nicht nächstes Wochenende. Okay, dann ist es halt übernächstes. PM dazu, Ende nächster Woche, Anfang übernächster Woche, würde ich sagen. Zu spät, wenn wir alle Bürger raus einladen wollen. Man muss das Anfang der Woche raus, damit es in allen Zeitungen steht. Anfang nächster Woche weiß zum 1.9. niemand mehr, was denn da überhaupt noch irgendwie sein soll. Das ist zu früh. Vielleicht können wir uns ja auf Mitte nächster Woche einigen. So Mitte bis Ende fände ich gut. Ich würde es spätestens mit Dienstag rausschicken, damit das noch in einigen Terminankündigungen, die oft mittwochs kommen, steht. Genau, ich würde es auch eher Montag Mittag oder Montagnachmittag oder so. Das ist schon eine Woche Vorlauf, ist schon okay. Also mittwochs werden in Düsseldorf die Termine für die Bürger bekannt gegeben. Okay, dann brauchen wir die für Anfang nächste Woche, dann ist die auch, also auch in dieser Woche drin. Tobi, kannst du die bitte dann auch unter anstehende PMs mit reinnehmen für diese Woche, bitte? Das wird ja eine lustige Woche. Ich war gerade ein bisschen abwesend. Entschuldigung. Kannst du bitte das Sommerfest in Düsseldorf? Danke, Marco. Schreibst du auch bitte dahinter, dass die auch am Montag raus soll? Da hatten wir irgendwas anderes noch, was am Montag raus soll. Ne? Ich glaube, irgendwas zur Nazi-Demo oder so, oder was war da? Egal, werden wir witzig finden. Gut, sonst noch irgendwas zu Terminen? Ja, da steht noch Wertepodiumsdiskussion und Infostand drin. Ist das das Gleiche, was wir gerade festgestellt haben, schon vorbei ist? Ja. Im September? Dann streiche ich das auch mal. Stopp. Nee, 13.9. ist dann ja noch nicht vorbei. Aber was habe ich denn da gerade gesehen? Wo habe ich denn da hingeguckt? Unter dem 13.9. Wertepodiumsdiskussion. Da steht kein Datum. Ja, aber das ist die ich meinte. Da hast du gerade in den PDF geschaut und gesagt, ist doch schon vorbei. Ja, ich sag grad, vielleicht habe ich da falsch geguckt. Warte, ich gucke doch mal rein. Lass uns so lange über den Zeitreiseantrag sprechen. Aber laut URL wird das der 19.08.2013 gewesen sein. Nö, es ist richtig, die steht noch an am 13. September. Ich habe 13.08. gelesen. Nee, sollten wir drin lassen. Da denke ich, ist jetzt aber von UA-Seite zumindest aus nichts zu machen. Ich wollte das einfach auch nur heute angesprochen haben, damit wir da noch darauf aufmerksam machen, dass da diese Veranstaltung ist und wo auch schön wäre, dass da viele Piraten sind. Und da mit den Kandidaten in Kontakt treten, aber soweit ich weiß, wissen Mel und Thomas da eh schon Bescheid, die ja da auch in dem Bereich vor Ort tätig sind. Okay, sonst noch irgendwas zum Thema Termine? Alles Weitere, was da steht, besprechen wir nächste Woche, oder? Ja, würde ich sagen. Okay, dann unter Sonstiges haben wir den Link nochmal zum Piratenbus, einfach nur nochmal als Information habe ich den drin gelassen. Dann hat irgendjemand hier reingeschrieben, ach, der Wutze. Wutze, bist du noch da? Der kann, glaube ich, nicht sprechen. Okay, dass man Werbung machen kann für den Lokalkompass. Im Lokalkompass, ne? Ich verstehe jetzt gerade noch nicht so ganz, was wir mit der Information jetzt anfangen sollen. Also ich weiß jetzt zum Beispiel, also im Lokalkompass schreibt zum Beispiel der Andi sehr viel. Da kann man sich auch anmelden als Redakteur, da kann jeder im Grunde reinposten sozusagen. Und ja, das hat einen bestimmten Verteiler, den kenne ich jetzt auch nicht so, aber der Link sollte wahrscheinlich dazu dienen. Da kann sich jeder anmelden und was reinposten, was er so meint. Okay, also da müsst ihr also was Wutze da jetzt anfragt, ist mit allgemeingültigen Aussagen und Texten, Bildmaterial, Texte, Headlines, wird schwierig, denke ich, dass wir da auch von UA-Seite das noch leisten, da irgendwas Allgemeingültiges zu schreiben, ist auch, glaube ich, nicht sinnvoll. Ich glaube, das sollten schon die Leute, die vor Ort sind, selber machen. Wenn natürlich wir über NRW irgendwas rausschicken und das soll für den Lokalkompass irgendwie mitverwendet werden, ist das natürlich immer nie ein Thema, aber dass wir da jetzt irgendwelche allgemeingültigen Texte schreiben, so wie jetzt für die Krypto-Party, das ist was Konkretes, da kann man das ganz gut machen, dass man da was Grobes schreibt und dann nur noch die Eckdaten eingepflegt werden müssen. Ansonsten wird das, glaube ich, schwierig, da allgemeingültige Texte vorzuformulieren. Sieht das jemand anders, oder? Nö. Okay, gut. Dann hat irgendjemand jetzt hier gerade noch reingeschrieben, Wahlkampfkoordination? Ja, ich werde ja noch was zusammenfassen. Paki? Bitte? Hab gerade kurz gelesen. Was gibt's? Ja, jetzt im Unter Sonstiges Wahlkampfkoordination. Da wolltest du ja noch was zu sagen. Ach so, ja. Okay. Ja, die Frage war ja zunächst mal, ob es eine Begründung gab von Solsken und Alexander. Da möchte ich eigentlich nicht so in die Tiefe gehen. Sie haben beide private Gründe angegeben und es hatte auch mit der Kritik zu tun, die wir als Vorstand an sie herangetragen haben. Wir haben das zur Kenntnis genommen, wir treten da nicht nach. Wir wollen da auch kein böses Blut vergießen oder sonstiges. Wir reden noch miteinander, ist alles schick. Ich kann es auch nachvollziehen, das war super anstrengend und natürlich leidet das Privatleben drunter, das kennen wir alle. Wir schauen jetzt nach vorne, wir haben eben uns getroffen im Mumble und haben Leute dazu aufgerufen, mitzumachen. Wer will, kann da Aufgaben übernehmen. Zu tun gibt's genug. Wir haben am nächsten Samstag um 15 Uhr ein Treffen in der Berti, wo wir die Aufgaben nochmal klarer strukturiert verteilen wollen. Wir haben eben erstmal so gesammelt, was alles ansteht. Und dann gucken wir halt, dass wir mit den Leuten, die das gerne vor Ort auch machen würden, dass wir die Berti durchgehend besetzen, dass wir Ansprechpartner haben für alle Themen, die jetzt noch offen sind. Und ja, dann werden wir das schon irgendwie rocken. Soll ich das Pad von eben hier schon mal verlinken für Leute, die sich da vielleicht noch eintragen möchten? Ja, kannst du machen, klar. Ich kann jetzt Samstag da leider nicht dabei sein, weil ich arbeiten muss, aber du bist bestimmt dabei, Paki, oder? Ich bin sehr wahrscheinlich dabei, ja. Kannst du vielleicht von mir einen Wunsch mitnehmen, dass es wie auch immer ein Pad oder Wiki, was auch immer, eine Übersicht gibt, auch eventuell mit Einzelaufgaben, die einfach zu tun sind, dass man da reinschauen kann, was ist zu tun und sich eventuell auch mal für eine einzelne Aufgabe melden kann. Es gibt in dem Pad auch die Möglichkeit, sich einzutragen als Schreibtischtäter von zu Hause aus. Die Leute nehmen wir dann natürlich auch gerne rein und wenn es irgendwas gibt, was ihr von zu Hause machen könnt, wie zum Beispiel Tickets bearbeiten, dann schreiben wir euch da an. Das Ding ist ja auch, man kann sich halt eben auch dafür anmelden, dass man den Request-Tracker beackert, dass man Anfragen beantwortet und da würde ich dich dann einfach da mit eintragen oder trag dich am besten selber ein. Jo, ich guck mir das Bett gleich mal Ruhe an. Bucky, ist das so, dass da nochmal was Offizielles auch über die Mailinglisten kommt in den nächsten Tagen, dass man das vielleicht schon mal ankündigen kann, dass man sagt, da kommt was und wir rufen auf und hier und da könnt ihr euch eintragen? Ich weiß nicht, ob der Jens nicht sogar einen Podcast machen wollte mit dem Tobi. Ja, Podcast ist eins, aber über die NRW-Info müssten wir auch was schicken. Ja, nee, ich frage jetzt, um dem nicht vorwegzugreifen, nicht, dass ich da jetzt eine Mail schreibe und die das dann nochmal alles bequatschen. Und da würde ich mich vorher ganz gerne abstimmen. Da habe ich jetzt noch nicht zugehört. Tobi, weißt du da was genau? Ich höre das gerade jetzt von dir zum ersten Mal, aber ich würde das natürlich gerne machen. Oder wer war denn das? Nee, Bernd, oder? Bernd war das. Bernd, bist du da? Sorry, Tobi, das war's nicht du, das war der Bernd. Ich weiß nur nicht genau, wann die das geplant hatten. Also, aber das ist schon geplant, ja, ist doch gut. Ich weiß es nicht genau, irgendwas war da. Paki, das war aber nicht für die Wahlkampfzentrale, sondern das war dieses Spaßvideo oder dieser Actionvideo. Nee, das meine ich nicht. Nee, da war noch was anderes, aber das hast du nicht mitbekommen. Ich meine, das habe ich heute mit Jens kurz angesprochen am Telefon. Ja, Vaku, klar, würde ich morgen vielleicht nochmal machen, wenn ich hier ein bisschen mehr Infos noch habe. Ja, wäre sinnvoll. Ja, das Ding ist halt, wir müssen gucken, dass wir das am Samstag dann so machen, dass wir noch alle in die Berti passen, aber das kriegen wir schon hin. Zur Not gehen wir in die Kantine, wenn da 100 Leute kommen. Ja, oder draußen auf den Hof. Jupp. Oder in der Halle mit 350 Sitzplätzen. Okay, ich glaube, dass wir dann mit dem Thema soweit durch sind, Wahlkampfkoordination, oder gibt es da noch irgendwelche Fragen? Das scheint nicht so zu sein. Gibt es sonst noch irgendwas, was wir... Fragen nicht. Ich kann das auf jeden Fall jetzt schon mal für die Leute sagen, die hier sind. Also wer am Samstag die Zeit und Lust hat, kommt in die Berti in Düsseldorf, wenn ihr mitmachen wollt. Ich weiß nicht, ob wir es hinkriegen, einen Livestream oder einen Mumble-Stream zu machen. Insofern wäre es super, dass ihr da hinkommt. Und ich meine, wer natürlich jetzt nicht hinkommen kann und trotzdem helfen möchte, kann sich gerne in das Pad eintragen. Oder über die Mailingliste melden, ging ja auch. Und Berti ist 15 Uhr, ne? Genau. Okay, hat noch jemand sonst was für den Bereich Sonstiges? Ansonsten würde ich die Sitzung jetzt schließen. Ich könnte mich noch verabschieden für die nächsten 2 Wochen. Nee, ich bin das geht gar nicht. Doch, nee, zu spät. Du musst dich nächste Sitzung verabschieden. Ja, da bin ich nicht da. Also die nächsten 2 Wochen, ne? Aber ich wünsche viel Spaß. Ich hab's noch mit aufgenommen. Ich stopp dann jetzt. Oder hast du die Sitzung noch nicht beendet, Jutta? Nee, habe ich noch nicht. Okay, dann. Ich beende dann die Sitzung um 22.22 Uhr und würde mich freuen, wenn ihr alle am nächsten Dienstag, den 27.08. um 21 Uhr wieder mit dabei wärt. Einen schönen Abend noch euch allen. Ihr auch. Der Krähennest-Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren.